So quälte er sich und reizte er sich geflissentlich mit diesen Fragen und tat es sogar mit einem gewissen Genuss. Übrigens waren ihm all diese Fragen nicht neu, und sie kamen ihm auch nicht überraschend, sondern waren altbekannte Fragen, die ihn innerlich schon längst wundgescheuert hatten. Schon vor Jahren hatten sie ihn zu quälen begonnen und das Herz zermartert. Schon vor langer, sehr langer Zeit hatte der Keim dieses ganzen, jetzt so beklemmenden Grams zu wachsen angefangen, hatte zugenommen mehr und mehr, und erst in letzter Zeit hatte er sich gleichsam reifend konzentriert, indem er die Form dieser schrecklichen, tollen und fantastischen Frage annahm, die nun sein Herz und seinen Verstand totquälte, da sie nach einer Lösung schreiend, unabweisbar eine Entscheidung forderte. Jetzt aber hatte ihn der Brief der Mutter plötzlich wie mit einem Donnerschlag getroffen und erschüttert. Es war klar, dass jetzt keine Zeit mehr war, schwermütig zu sein, passiv zu leiden unter Erwägungen, dass die Fragen unlösbar seien, sondern dass etwas getan werden musste, und zwar sofort, so schnell wie möglich. Man musste sich unbedingt entscheiden, gleich viel wozu oder aufs Leben überhaupt verzichten, rief er plötzlich in rasender Wut aus. Gehorsam sein Los hinnehmen, wie es ist, ein für allemal, und alles in sich ersticken, indem man auf jegliches Recht verzichtet, zu wirken, zu leben und zu lieben. Begreifen Sie auch, mein Herr, was das heißt, wenn man nirgendwo mehr hingehen kann? Fiel ihm auf einmal die gestrige Frage Marmeladows ein. Denn es müsste doch so sein, dass jeder Mensch irgendwo hingehen könnte. Plötzlich fuhr er zusammen. Ein Gedanke, wiederum ein Gedanke von gestern, ging ihm erneut durch den Kopf. Doch nicht deshalb erschrak er, weil dieser Gedanke ihm kam. Er wusste doch schon, er hatte es ja vorausgefühlt, dass dieser Gedanke ihm unbedingt kommen werde, und er hatte schon darauf gewartet. Und außerdem kannte er diesen Gedanken keineswegs erst seit gestern. Aber der Unterschied bestand darin, dass dieser Gedanke vor einem Monat und selbst gestern noch bloß ein Fantasiespiel gewesen war. Jetzt erschien er plötzlich nicht als Fantasiespiel, sondern in einer gewissen neuen, drohend strengen und ihm völlig unbekannten Gestalt. Und er wurde sich dessen bewusst. Es traf ihn wie ein Schlag auf den Kopf, und vor seinen Augen wurde es dunkel.